Was ist denn? Glaubt man was? Ja. Oh. Natürlich hört man das. Na dann, erster Schnitt, würde ich sagen. Sag, ich liebe dich. Erstmal Intro-Stöhnerei. Willkommen beim Kopfzeilen-Podcast. Ja, der Pitz droppt hier direkt am Start eine Truthbomb. Nee, weißt du, ich hab dem Jahr eiskalt wieder eine 9 gegeben. Ja, hab ich gesehen, zum zweiten Mal schon, ne? Ja, vor allem, ich habe in meinen Letterboxd-Diary geguckt und habe dann gemerkt, ich habe den am 2. September irgendwie geguckt und dann überhaupt keinen Film und dann erstmal direkt wieder Straight Outta Compton. Sieht aus, als wäre ich so der Mega-Fanboy. Bin ich aber auch. Insofern ist das okay. Muss man sich nicht verstecken für. Nee, dafür nicht. Also ich habe irgendwie einen bei mir hier in der Freundesliste gehabt, der Mad Max, ich glaube, 5-mal hintereinander geschaut hat. Also ohne Unterbrechung. Durch einen anderen Film. Was für einen zeitlichen Abstand? Anderthalb, 2 Wochen oder sowas. Ey, es ist ein guter Film. Ich meine, was willst du machen? Also es ist, ich bin ja total heiß auf diesen, auf den Schwarz-Weiß-Cut. Also ja. Cut oder nee, ja, ja. Ne? Also boah. Das müsste man nochmal recherchieren, ob der jetzt tatsächlich auf der Blu-ray mit drauf ist. Weil dann müssten wir Stefan mal anlabern. Stefan hat sich doch nur die DVD geholt, oder? Echt? Ich dachte die Blu-ray. Das weiß ich nicht. Ja. Na, auf jeden Fall werden wir ihm die Schuld geben, wenn er nicht die Blu-ray hat. Absolut. Wir müssen mal ein exklusives Screening bei ihm machen. Dann kommen wir vorbei und gucken Mad Max. Aber nur, wenn er einen ausreichend großen Fernseher hat. Da müssen wir ja bis... Ja, also, ja. Hast du dir das... Edge Country. Genau überlegt? Ja, okay. Kann es sein, dass ein neuer Star Wars-Teaser oder Trailer oder so rausgekommen ist? Oder habe ich das irgendwie heute Morgen im Halbschlaf in meinem Twitter-Feed gelesen und habe das irgendwie falsch interpretiert? Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das noch unter dem Eindruck des Trailers im Kino geträumt hast. Das kann tatsächlich sein. Das kann tatsächlich sein. Ey, das war aber auch geil, ne? Also, ich habe da so Bock drauf. Wann kam der Teaser? Ist auch schon ein paar Monate her, ne? Also der zweite jetzt. Und ich habe auch erst, ich glaube, letzten Monat war es, den auf der großen Leinwand gesehen. Und das ist einfach der Hammer. Instant Gänsehaut. Ja, ich habe auch total Gänsehaut davon bekommen. Also es ist wirklich, das schafft echt sonst kein Film. Ich kann mich da auch nicht gegen wehren. Vor allem bei einem Teaser Gänsehaut zu bekommen. Ist halt ja, ich, ist ich, ich, ja, ja. Es ist einfach die Bilder in Zusammenarbeit da mit der klassischen Musik, die aber neu eingespielt wurde. Also geil. Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe, es kommt diese typische Szene, wo der vielleicht Finn oder so in den Sonnenuntergang gucken mit 2 blutroten Sonnen und das Star Wars Theme fängt an zu spielen. Das wäre krass, ne? Das würde richtig abgehen. Und das ist auch ein Zitat, das soll Abrams wirklich gerne machen. Das möchte ich unbedingt sehen. Naja, ich hadere ja wirklich damit, ob ich weiter Teaser oder Trailer da schauen soll. Nee, weil, also der letzte war ja, das war ja so ein Instagram-Teaser, den die rausgehauen haben. Ja. Irgendwie 15 Sekunden sind die Videos, glaube ich, ja. Und nur altes Material, glaube ich, bis auf eine Szene, in der Finn ein Laserschwert plötzlich in der Hand hat. Ja, ich glaube, bis auf das gab es nichts, ne? Ja. Naja, und das hat halt so ein bisschen auch diesen Mythos kaputt gemacht, den J.J. Abrams ja doch sehr streng um diesen Film herum aufgebaut hat, dass man nie genau wusste, wer ist dieser Finn eigentlich, ist er jetzt eine Sturmtruppe oder ist er keins, ist er gut, ist er schlecht. Und ja, aber mittlerweile sieht es ganz fast schon eindeutig aus, wenn er da mit seinem blauen Laserschwert gegen den Sith kämpft. Ja gut, das interpretierst du jetzt ja aber. Also ich ja meine, gut, vor das allem, stimmt. Ja. Vor allem, selbst das sagt ja immer noch nichts darüber aus, ob Finn Jedi ist oder nicht. Also du brauchst ja nicht, du musst ja kein Jedi sein, du musst nicht die Macht haben, um Laserschwert zu bedienen. Ja, insofern kann das auch einfach aus dem Kontext gerissen sein und so ein bisschen so, um die Fans auch so ein bisschen auszuspielen und so und so weiter. Das kann auch sein, dass Finn einfach das Ding in dem Moment aufgesammelt hat und sagt so, okay, jetzt ist, keine Ahnung, jetzt ist der und der gerade draufgegangen, jetzt muss ich wohl gegen ihn kämpfen. So nach dem Motto. Ne? Mein Name ist Finn, ich wohne hier und ich loote jetzt diesen Jedi. Ja, nee, aber hast recht. Also es könnte natürlich auch so eine Spielerei sein. Ihr denkt, dass wir machen, dass ihr denkt, dass wir denken, dass ihr alle denkt. Also ich meine aber jetzt mal grundsätzlich. Zum Quadrat. Aber eigentlich will ich ja, dass der Hauptcharakter im neuen Star Wars auch ein Jedi ist. Ne? Also ja, klar. Ich meine, weil dafür hast du ja auch die Anthology-Filme. Da hast du dann eben nicht mal einen Jedi im Vordergrund. Aber gerade jetzt eine neue Episode hat, ja. Nee, muss schon sein. Bin ich voll bei dir, auf jeden Fall. Aber ich habe mich jetzt auch dazu entschieden, den Trailern zu entsagen. Ich gucke mir das nicht mehr an. Ich will mir das nicht. Ich hatte ja vor kurzem erzählt, dass ich auch diese Headline gelesen habe, die irgendwie wieder ein Character Detail verraten hat, zu finden, was ich eigentlich ungern gewusst hätte. Das werde ich jetzt auch nicht sagen, aber das hat mich schon wieder so geärgert. Von daher will ich auch keinen Trailer mehr gucken. Weil das ändert ja nichts daran, ob ich mir den Film angucke oder nicht. Insofern. Nee, also steht halt Star Wars drauf, ne? Die Überzeugungsarbeit muss sich geleistet werden. Von daher möchte ich nicht, dass irgendwelche geilen Szenen vorweggenommen werden, weil irgend so ein scheiß Trailer-Cut kommt. Am Ende irgendwie, man weiß ja immer auch nicht, wer hat Einfluss auf den Trailer. Wer schneidet den am Ende? Hat da Abrams auch wirklich so viel Einfluss drauf? Und wie stellen sie den Film dann dar? Und welche Szenen nehmen sie rein? Und gerade mit der aktuellen Trailer-Kultur werde ich mir wahrscheinlich den Haupttrailer, wenn er denn kommt, nicht angucken. Ja, das würde ich tatsächlich auch erwarten, ey. Naja, aber es geht jetzt echt Stück für Stück. Also, ich habe heute gelesen, dass für Episode 8 jetzt angefangen wird zu drehen. Ja gut, aber ich meine, die Episode 7 wird ja wahrscheinlich auch abgedreht sein. Ne? Die müsste ja schon längst in der Postproduktion befinden, ja, wenn nicht sogar schon im Die 7 ist durch, ja. Also ich habe dazu gelesen, dass das müssten diese Pinewood Studios sein, die jetzt wieder belegt sind und mit dem Projektnamen Star Wars. Und viele haben das halt so interpretiert, dass es Reshoots zu Episode 7 sind. Ja. Und viele Filmblogs scheinen das auch aufgegriffen zu haben. Ich habe es jetzt nicht so mitbekommen, aber es scheint genug Fanfare gegeben zu haben, dass sich Disney offiziell äußern musste, um zu sagen, nein, keine Reshoots, wir sind fertig. Aber mehr können wir nicht sagen. Und jetzt scheint es klar zu sein, dass Episode 8 jetzt schon losgeht. Ja, oder die Anthology-Filme, ne? Also es ist ja. Oder werden die unter anderem Namen gefahren? Also aber die heißen auch Star Wars und dann irgendwas. Ja, das hat sich anscheinend ja auch ein paar Mal geändert. Also es gibt ja so verschiedene Grafiken, wo irgendwie draufsteht Rogue One und dann klein drunter A Star Wars Anthology oder A Star Wars Story, irgendwie sowas. Und das scheint sich auch ein paar Mal geändert zu haben jetzt. Wahrscheinlich wussten sie das auch selber noch nicht so genau, unter was für eine ID die das Ding fahren wollen, ne? Ja. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Aber ja gut, so lange kann es ja jetzt nicht mehr dauern, bis da auch die Marketingmaschinerie anfängt zu Rogue One, weil ja jetzt Rogue Nation, also Mission Impossible 5, langsam durch ist, ne? Stimmt, die hatten da so einen Deal anlaufen, ne? Dass sie vorher nicht für Rogue One Werbung machen oder das promoten, während Rogue Nation noch anläuft und im Kino unterwegs ist, ne? Genau, ja. Wir verklagen uns hier nicht gegenseitig und spucken dem anderen nicht in die Suppe. Ach, so lieb. War so der Deal. Das ist wirklich lieb. Ich weiß allerdings nicht, wie lang der Deal gilt. Ob da jetzt irgendwie noch diese DVD Blu-ray Anfangsverkaufszeit mit reinrutscht oder so. Oder ob das nur für den Kino-Run jetzt galt. Keine Ahnung. Mm. Aber ja, werden wir jetzt, denke ich, ja zeitnah sehen. So lange kann es nicht mehr dauern. Wann kommt eigentlich jetzt Black Mass in die Kinos? Also da haben wir ja gestern auch wieder einen Trailer zugesehen im Kino. Und ich bin bei diesem Film immer noch total zwiegespalten. Also der erste Teaser im Kino sah so geil aus. Und hat mich irgendwie aus dem Stand so überzeugt. Und dann kamen die Trailer und die haben das alles so langsam wieder dekonstruiert. Und irgendwie jetzt, nach dem ersten Teaser, wäre ich auf jeden Fall reingegangen. Jetzt wahrscheinlich immer noch, aber eher vorsichtiger. Ja, muss ich dir recht geben. Ging mir eigentlich ganz ähnlich. Und ich meine, wir saßen nebeneinander gestern im Kino und ich meinte auch schon, also jetzt dieser Trailer-Cut, der wirkt schon wieder so wie ein Guy Ritchie-Gangsterstreifen. Also hier Bube, Dame, König, Gras oder sowas. An das erinnert er schon fast vom Ton her. So irgendwie so eine leichte Coolness, ein paar schnippische Sprüche drin. Ja. Tight geschnitten. Ins Tarantino-eske überrutschend fast schon. Was komplett was anderes war zu dem, was wir im Teaser gesehen haben. Ich bin jetzt gerade klammheimlich auf die IMDb gegangen. 18. September ist in der USA Starttermin. Und es gibt schon 1700 Bewertungen. Und es hat eine 9,0. Aber wer hat das bewertet? Ist das Pressescreenings oder Prescreenings? Na, schauen wir mal hier. Ich klicke mal drauf. Wo lief er denn schon? Filmfestivals. Ah, okay. In Venedig. Und ja gut, wenn der in Venedig lief, dann werden da einige Journalisten den schon gesehen haben. Ja. Also ich habe Bock drauf, vor allem einfach Johnny Depp mal wieder in einer anderen Rolle zu sehen. Ne? Also es ist irgendwie, der war für mich in den letzten Jahren einfach so mega der Captain Jack Sparrow. Einfach. Und irgendwie immer so dieser Quirky. Es war ja auch Mordecai und so. Mordecai? Mordecai. Ich meine, den habe ich nicht gesehen. Aber der Trailer wirkte einfach schon ganz, ganz schrecklich. Und es ist immer wieder diese Rolle, in die er gesteckt wird. Irgendwie, ja, ein bisschen verschroben, ein bisschen verrückt. Aber irgendwie auch liebenswürdig und was auch immer. Und jetzt in Black Mass könnte er mal so einen richtig abgefuckten Gangsterboss spielen. Und da habe ich zum einen mega Bock drauf und ich habe einfach Bock auf mal einen richtig guten Gangsterfilm. Also ich weiß nicht, wann ich den letzten aktuellen klassischen Gangsterfilm gesehen habe, der mich wirklich abgeholt hat. Und wenn sie es richtig machen und wenn der Teaser wirklich hält, was er verspricht, dann könnte das richtig, richtig geil werden. Wenn er sich wirklich die Zeit nimmt, das auch wirklich alles auszuerzählen und auszubreiten. Ja, genau. Das glaube ich nämlich auch, dass es Zeit braucht, den Charakter so richtig schön anzudicken. Und dass das nicht einfach mit irgendwie 4-5 Schnitten, die verschiedene Zeitebenen und Ereignisse abdecken, getan ist. Ich komme mir gerade an, wer da Regie führt. Das ist Scott Cooper. Das ist noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt. Jedenfalls für mich. Der hat bisher zwei Filme gemacht. Einmal Crazy Heart und einmal Out of Furnace. Hast du da einen von gesehen? Nee. Also die sagen mir beide was. Crazy Heart ist doch dieser Country mit Jeff Bridges, ja, der von der Kritik ja ziemlich gefeiert wurde. Hatte eine 7,3 auf der IMDb jedenfalls. Ja, das war halt irgendwie, das ist so ein typischer gefeierter Indie. Ich weiß gar nicht, ob es ein Indie war, aber so die Stimmung, die der transportiert, ist halt so, ist so dieses typische Indie-Filmfestival-Ding. Geliebt von der Kritik bei den Oscars. War er bei den Oscars irgendwie dabei? Ich klicke gerade mal. Won 2 Oscars hier, ja. Ja, ne? So, einmal hat einen Oscar gewonnen für Best Performance von Jeff Bridges und Best Achievement in Music Written. Ja. Und er war noch dazu nominiert für Best Performance of an Actress in a Supporting Role. Und das ist halt so ein typisches, so ein typischer Indie-Oscar, würde ich behaupten. Also es ist wie, ich weiß nicht, hast du Capote gesehen? Nein. Der wurde ja auch, also als ich die Kritiken dazu gelesen habe, im Vorfeld zu den Oscars und auch hinterher, der Hype, der um diesen Film entstanden ist, nachdem der da auch gewonnen hat, das war unglaublich. Und dann habe ich ihn, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr geschaut, mit einigen Jahren Abstand zu den Oscars und ich dachte so, das war's. Also es war auch, ich habe ihm eine 7 von 10 gegeben. Es war ein sehr guter Film, aber wird bei weitem nicht dem gerecht, was man so gelesen hat. Und ich glaube, wenn da einfach irgendwie eine andere, was heißt, ich hätte vielleicht nicht mehr so auf die Medien hören sollen, sondern einfach vorher mal irgendwie die Filmfestivals abgrasen müssen. Weil sich da dann solche Sachen natürlich auch gerne hervortun. Scott Cooper ist übrigens auch Schauspieler und hat in nichts Geringerem als Austin Powers mitgespielt. Nee. The Spy Who Shagged Me. Er war Clansman's Son Bobby. Ja, okay, gekauft. Ich habe weiß jetzt auch nicht, wer es ist. Ist zu lang her, dass ich den Film gesehen habe. Nee, er hat auch nur 6,6 in der IMDb und das kann ich ja absolut nicht nachvollziehen. War das der erste Austin Powers? Das Spy Who Shagged Me? Ich glaube schon. Müsste, ja. Also der erste war doch, ich meine, okay, ja, als ich ihn geguckt habe, war ich auch ein bisschen jünger. Klar, ja. Aber trotzdem. Da fällt mir die Szene ein. Ich weiß nicht mehr, welcher Teil es war. Wahrscheinlich alle Teile, weil sie die Gags immer wieder wiederholt haben. Ja, genau, weil Mike Myers einfach das gleiche Drehbuch nochmal genommen hat. Wo er in diesem extrem dünnen Gang, in diesem Untergrundbunker mit diesem Golfkart-ähnlichen Mobil langfährt und ihm dann etwas entgegenkommt und er in diesem Gang wenden will. Ja, ja. Und es schafft sich quer zum Gang festzustellen und dann immer millimeterweise vor und zurück zu setzen. Ey, ich finde genauso die Szene, wo er dann mit dieser Planierraupe fährt und dann steht da der Wachmann und der rollt da irgendwie mit 5 km/h auf den Wachmann zu und der Wachmann brüllt da einfach nur so und man sieht das in der Totalen quasi, wie er irgendwie 30 Sekunden auf den zurollt und im Ende überfährt. Das ist so gut, ey. Das ist so gut. Also das sind einfach Klassiker. Aber sagst du schon richtig, man hat es halt irgendwie jünger gesehen, ne? Als man noch jung war und unberührt. Und ich glaube, Austin Powers hat auch so diesen Seinfeld-Effekt. Also das, was er damals, weil diese Ratings kommen ja jetzt nicht von den Leuten, die den Film 99 gesehen haben, sondern die Ratings kommen von den Leuten, die ihn jetzt gesehen haben, quasi. Und das ist ja, also Seinfeld-Effekt, ne? Das ist ja dieses von wegen, Seinfeld hat was Großes etabliert, eben diese ganze Sitcom-Geschichte und die Art, wie man dann eine Sitcom aufbaut. Und das ist jetzt aber schon so oft kopiert worden, dass wenn man jetzt Seinfeld guckt, dass einem das wie ein alter Hut vorkommt. Ja. Ne? Also es ist ja genauso wie Leuten heute irgendwie einige Beatles-Songs fast langweilig oder so vorkommen können. Aber, okay, was halt nicht korrekt ist, weil die Beats immer noch fantastisch sind. Was halt also als Instanz der Objektivität. das ist sowieso der Anspruch, den ich hier für mich einnehme. Ne? Also von daher kann ich mir einfach vorstellen, dass er, also was heißt, ich kann mir vorstellen, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Austin Powers verdammt schlecht gealtert ist. Ich habe bei sowas ja echt Angst, mir das dann nochmal anzugucken. Da gibt's einige Filme. Also ich habe jetzt hier schon seit ein paar Tagen einen IMDb-Tab offen mit Police Academy. Ja. So als Erinnerung. Also ich habe echt Bock, den nochmal zu gucken, weil ich die gefeiert habe ohne Ende. aber das Rating spricht halt nicht dafür. Und so man soll sich nicht so an Zahlen halten und so weiter, dessen bin ich mir bewusst, ja. Aber ja, es ist halt, also bei der IMDb ist es halt oft so, dass sich das einfach mit meiner Wahrnehmung von Filmen doch ganz gut deckt, was dann so da die Durchschnittswertungen angeht. Und da habe ich jetzt echt Angst, irgendwie nochmal diese alten Schinken rauszuholen, hier mit wie hießen die denn alle? Mahoney, Hightower. Das ist schon so lange her. Tackleberry. Ich habe die auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ich habe die aber auch nicht so oft gesehen. Die waren bei mir im Freundeskreis nicht so gehypt damals. Boah, ey, als ich ich war genau im richtigen Alter und Sat.1 hat sie in einer Frequenz gezeigt wie Pro7 Big Bang Theory. Oder wie Sat.1 damals, jetzt fällt es mir nicht hier, die Asterix und Obelix Sachen. Oh ja, stimmt. Oh, die habe ich auch so oft gesehen. Die Asterix und Obelix Sachen kamen ja jeden Sommer wie ein Uhrwerk an den Wochenenden, irgendwie an einem Samstag. Und dann hatten sie da irgendwie 12 Filme auf Halde und die haben sie dann im Sommer eiskalt jedes Wochenende durchgeballert. Und ich habe es geliebt. Ich habe mir die, das war mir, ich habe die schon, ich hatte 10.000 Mal geguckt, das war mir scheißegal. Ich habe mir trotzdem wieder angeguckt. Ja, wollte ich gerade sagen, ja, ich saß auch jedes Mal wieder davor. Fuck it. Die haben mich einfach abgeholt. Aber ich glaube gerade, also jetzt wo du sagst, also so Austin Powers, ich glaube, ich werde mir den nochmal angucken, aber mal im O-Ton. Weil damals habe ich die natürlich nicht im O-Ton geguckt. Und ja, was ich jetzt bei Austin Powers im O-Ton mitgenommen habe, ist immer, wenn irgendjemand auf Reddit eine Szene verlinkt oder so ein Kram. Aber ich habe noch nie den gesamten Film im O-Ton geguckt. Und ich finde, sowas frischt sowas dann immer auch ganz gut auf. Das habe ich jetzt auch gestern bei Straight Outta Compton gemerkt. Es war fast ein anderer Film, das nochmal im O-Ton zu erleben. Von daher, und dann sind die Gags vielleicht noch ein bisschen besser. Ja, also ich habe gerade mal geschaut. Der erste ist auf Netflix. Also dein Abendprogramm ist gesetzt, ne? Ja, ich werde heute Abend noch ein bisschen transkribieren, das ist gesetzt. Oh. Ich muss noch arbeiten, mein Lieber. Okay. Wusste ich ja nicht, dass du so spät dann da noch durchziehst. Ja, was, nein, eigentlich müssen tue ich es nicht, aber irgendwie, es ist immer schön, wenn man was fertig macht, wenn man fertig steht. Naja, hast recht. Wie viel hast du noch vor dir? Zu viel? Nee, ach, keine Ahnung, ich habe jetzt, ich glaube, ich habe 30 Minuten transkribiert von einer Stunde 20, ne? Und er spricht halt wirklich, ja, also, vielleicht nochmal, ich habe gestern Les Player interviewt für meine Bachelorarbeit. Und genau, und er spricht halt einfach, man merkt, dass er vor der Kamera gewohnt ist zu sprechen. Und dadurch hast du hast keine O's und keine S drin und der rattert das da runter. Und jetzt habe ich mal halt geguckt, auf wie viele Zeichen ich bin und auf wie viele Wörter ich bin. Und es ist halt echt so stetig, pro Minute kommen 100, 110 Wörter obendrauf. Bei eineinhalb Stunden oder eine Stunde 20 rechne ich jetzt ungefähr mit 13.000 Wörtern am Schluss. Und das Letztes ist Feature. Das ist das habe ich auch überlegt, aber das sind so viele gute Quotes. Eigentlich, ich bereue es ja fast ein bisschen, dass ich ihm gesagt habe, dass ich das nur für meine Bachelorarbeit verwende. Ja gut, anders wäre er wahrscheinlich auch nicht so offen gewesen, oder? Das weiß ich gar nicht, weil er hat mir auch erzählt, dass er dass es nicht das erste Mal ist, dass er für eine Arbeit, für eine Master- oder Bachelorarbeit ein Interview zu dem Thema gibt. Der ist da wohl sehr offen und spricht auch gerne darüber. Allerdings hat er auch mal eine Anfrage gehabt von einem Fernsehteam. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es waren aber auch die Privaten. Und die wollten irgendwie Dinge mal Let's Plays machen. Aber die hat er gesagt, die hat er nicht bei sich in die Bude gelassen. Gut, ich würde auch nicht RTL zu mir in die Bude lassen. Ja, vor allen Dingen muss man sich dann Hosen anziehen. Ach. Ja, weißt du, und die kommen rein und filmen eiskalt die eine Bierflasche ab. Und machen das in so einem Winkel, dass es aussieht, als ob dann die ganze Bude voll mit Müll steht. So. Also RTL 2 macht das auf jeden Fall so. Weißt du, die kommen an und bringen ihre eigenen Kasten mit, machen den leer und verteilen die Flaschen dann in deiner Bude und dann fangen sie an zu drehen. Ich möchte nur kurz sagen, das ist natürlich Satire-Podcast hier. Nein, wir haben doch etabliert, ich habe Anspruch auf Objektivität. Oh, stimmt, habe ich vergessen. Nee, okay. Ich habe ja auch mal ein Praktikum bei RTL 2 gemacht. Nein, das war jetzt ein Spaß. Ich war natürlich, also du hast ich war natürlich bei den Öffentlich-Rechtlichen beim NDR. Du hast einen Nachmittag RTL 2 geschaut und schreibst jetzt in deinen Lebenslauf Quality Assurance. Ja, ich habe dir noch mal einen ganz bösen Leserbrief geschrieben. Auf der Schreibmaschine getippt. Genau, meine Briefscheibe, meiner Brieftaube mitgegeben. Aber ich glaube, die wusste nicht, wo RTL 2 sitzt. Und da habe ich es nie wieder gesehen. Das war mir auch immer nicht bewusst. Also, ach Gott, das heißt nicht bewusst, aber irgendwie, vor allem, das ist was mir sehr spät erst gedämmert ist, dass Brieftauben ja eigentlich immer nur zu ihrem, wie heißt das? Wo die Brieftauben, also wo, Taubenstall? Ist es nicht ein Horst? Nee, ist es ein Horst? Ein Taubenhorst? Das klingt falsch. Ja, das klingt super falsch. Auf jeden Fall, dass sie ja nichts anderes können, als da zurückfliegen, ne? Also es ist ja, früher habe ich mir das immer so vorgestellt, dass sie ja automatisch wissen, wo du hinfliegen willst. Also, du, ja, keine Ahnung. Es ist noch gar nicht so lange her, da dachte ich das immer noch. Ich will einen blöden Brief nach Frankfurt schicken und dann sage ich meiner Taube, Frankfurt. Und dann kickt das GPS ein und dann geht's los. Ja, funktioniert aber nicht so richtig. Also wenn ich nach Taubenhorst dann google, dann kommt nicht so richtig was bei rum. Ja, das... Da kommt ein Horst mit einer Taube. Ja. Ja, aber was ist denn dann ein Horst? Ein Taubenstall. So, erstmal, es ist ein Taubenstall. Und ein Horst, kennst du den? Ich bin Journalist. Der Adler fliegt zu seinem Horst. Ja. Ja. Ja, Adlerhorst ist mir bekannt. Ja. Aber ich dachte, es wäre auch, naja. Nein. Deswegen habe ich auch nicht den Anspruch auf... Nein, ich hab mal eine Doku gesehen, da ging es um Mike Tyson. Ich dachte um Hitler. Ja, also... Na, weil erster Wikipedia-Eintrag bei Adlerhorst ist nicht die Adlerbude, sondern das Führerhauptquartier. Hieß das auch Adlerhorst? Ja. Oh, das ist wieder so ein schönes Stück Trivia, das ich gerne in meinen Wissensschatz aufnehme. Nee, es war eine Doku. Mike Tyson ist doch Taubenzüchter. Stimmt. Genau, und ich... Nee, Quatsch, das war keine Doku, das war so ein Reality-Ding. Also ich glaube, da haben wir eine ganze Serie draus gemacht, dass ich irgendwann mal auf D-Max. Und da habe ich das geguckt für eine Folge oder so. Aber es war nicht so richtig spannend, weil du halt, es ist eigentlich nur Mike Tyson, wie er in seinem Stall, Taubenstall steht. Und dann, ja, die Dinger loslässt. Aber es ist, ich hatte mal auf, eigentlich ist es ganz interessant, ich hatte auf, hier, die Arte-Mediathek, ne, seitdem Arte den unglaublich tollen Schritt gemacht hat und die App auf dem Apple TV verfügbar gemacht hat, gucke ich ja Arte Dokus, wenn ich nicht gerade meinen Apple TV in meinem Zweitwohnsitz vergesse. Und da war eine ziemlich interessante Dokumentation über Taubenzüchter in Peking, die da quasi wirklich ihren Lebensunterhalt mit der Taubenzucht verdienen und das wirklich fulltime machen. Und dann machen die es so, um die Tauben zu trainieren, setzen sie sich irgendwann um 4 Uhr morgens oder so ins Auto und fahren 200 Kilometer raus mit den Tauben aus Peking und lassen die dann losfliegen und fahren dann die 200 Kilometer zurück und setzen sich aufs Dach und warten darauf, dass die Tauben wieder zurückkommen. Ey, Taubenzucht ist wirklich was, das habe ich noch nicht durchstiegen. Mein Opa hat das nämlich gemacht, als er keine Tiere mehr auf dem Bauernhof hatte. Also haben lange, lange, lange Jahre Landwirtschaft betrieben mit Kühen und Schweinen, ja, und Hühnern und dem ganzen Zeug. Und irgendwann wurde das eben zu viel. Also richtig Landwirtschaft, dass er den Lebensunterhalt damit verdient hat oder auch so ein bisschen aus Spaß und der Freude? Also Lebensunterhalt wäre jetzt vielleicht zu viel. Also da waren sie schon in Rente, meine Großeltern. Hm. Aber ja, also für zwei Leute sozusagen schon im großen Maßstab war das. Aber das wurde dann, als Oma und Opa dann auch älter wurden, natürlich nicht mehr so einfach. Und irgendwann haben sie das dann aufgegeben mit den ganzen Tieren. Und mein Opa hat sich dann als Ersatz quasi Tauben zugelegt. Also hat halt in diesem alten Stall im ganz unterm Giebel einen Raum eingerichtet mit mehreren Käfigen drin und irgendwie Klappe nach draußen, die er von außen mit so einem Seil auf und zu machen konnte. Und hat dann da, weiß ich nicht, ja, ich würde mal sagen, so 6, 8 Tauben werden es gewesen sein, gehalten. Und die sind dann den ganzen Tag draußen rumgeflogen. Abends haben sie sich da wieder auf die Stange gesetzt und hat er die Klappe zugemacht. Und mehr war das nicht. Und der hat sich da total reingesteigert. Die Tauben waren das Größte für ihn. Das waren wirklich schöne Tiere, keine Ratten, wie man sie hier aus Berlin zum Beispiel kennt. Im Moment, sondern, hast du gerade gesagt, Berlin ist dreckig. Was? Nee, das muss jemand anderes gewesen sein. Ach so, okay. und also der hat die nicht mal irgendwie gezüchtet, um die weiter zu verkaufen oder sonst was, sondern der fand das einfach cool, da oben Tauben drin zu haben. Es war klar erkennbar auch ein Ersatz für die Landwirtschaft, dass er da halt wieder irgendwie was in der Richtung zu tun hat, aber diese Faszination, die er dafür entwickelt hat, die kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Ja gut, aber es ist ja wie immer, wenn man sich irgendwas um was kümmert, das ist ja auch, wie Leute dann irgendwelche Fische haben oder so, mit denen kann sie auch nichts anstellen, außer dass sie irgendwie rumschwimmen, aber die alles so drumherum irgendwie das Aquarium einrichten und sich darum kümmern und das zu beobachten und so, da wenn das quasi so dein Ding ist und wenn dich das fasziniert, dann ziehen die Leute ja auch echt viel daraus, ne? Ja, das stimmt. Also in gewissem Maße war er einfach ein Nerd. Ein Tauben-Nerd. Ja, tatsächlich. Mein Opa war ein Nerd. Wir haben ihm auch mal eine zum Geburtstag geschenkt, die wir von irgendwie so einem Edelzüchter geholt haben. Wie verschenkt? Also, so edel, wie man halt Tauben züchten kann. Wie verschenkt man eine Taube? Na, man packt man die rein. Ja, genau. Fish and Chips ist hier ein Begriff, ja. Oh, ich hatte gerade so ein richtig fieses Bild im Kopf. Du nimmst eine Taube, packst sie in einen Karton, machst du zu und dann nimmt jemand ein Messer und sticht. Und sticht Luftlöcher rein. Und erwischt dabei die Taube. Ja. Ah, ich bin schlechter Mensch. Nee, ganz so war es nicht. Man geht halt zu dem Züchter und sucht sich eine besonders schöne Taube aus und sagt, die will ich. Und dann kriegst du die in so einem Korb, nicht Korb, eher Kasten, der so an zwei Seiten mit so einem Drahtgitter quasi offen ist. Und damit transportierst du die. Habt ihr die ausgesucht oder dein Opa? Also seid ihr da so als die Mega-Tauben-Noobs da reinspaziert? Ja, nee, mein Vater ist zu dem Züchter und hat gesagt, ich will eine sexy Taube. Ja, ich meine, ich als Züchter, ne? Wenn ich dann irgendwie so einen Mega-Tauben-Noob am Start habe und jetzt nicht so der ehrenwerte Geschäftsmann bin, was ja durchaus passieren könnte, da kann ich ja alles erzählen. Also keine Ahnung, vor allem die Merkmale einer starken, durchtrainierten Taube, das kann ja auch irgendwie dann die graue Langweilige sein, die aber mega die durchtrainierten Flügelknochen so hat, so mega den Bizeps, weißt du? Also die kriegt halt keinen Salat, sondern richtig schön Fleisch. Und so richtig schön mit 3 Spritzen Steroiden drin. Und dann kommt da die Taube um die Ecke. You what, mate? You what, mate? Ich muss jetzt gerade an /r/ Birds with Arms denken. Ja, das ist so gut. Ja, aber du musst natürlich bedenken, das ist auf dem Dorf. Auf dem Dorf, das sind alles mitten Menschen im hessischen Hinterland, also Nordhessen, und jeder kennt sich. Jeder kennt sich. Dein Nachname, wenn der Ruf versaut ist, dann war's das. Boah, ist auch hart, ne? Ja, das ist scheiße hart, ey. Ich meine, ich kenne hier nicht, in Berlin kenne ich nicht mal meinen Nachbarn. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe meinen gestern zum zweiten Mal gesehen, seit ich hier wohne. Beim ersten Mal tatsächlich habe ich ihn gesehen am ersten Abend, als ich hier in der Wohnung war. Und jetzt habe ich ihn gesehen, er hat anscheinend einen Hund bekommen, der mittlerweile auch schon ganz schön groß ist. Also es hat sich einiges getan in dieser Nachbarschaft, habe ich heute erfahren. Ist alles verpasst, ne? Genau, ja. Bist total raus, bist gar nicht mehr inkludiert in der ganzen Gemeinschaft, die sich da bei dir gebildet hat. War ich nie. Ja, es überrascht mich jetzt nicht. Nee, mich auch nicht. Hast du nicht erzählt, dass bei dir auch irgendwelche Feste oder so gefeiert werden? Irgendwelche Pro-Feste oder so? Ja, das war letztes Jahr haben die hier ein Sommerfest im Hof gemacht. Und ich hatte leider keine Zeit, weil ich was machen musste, was sich nur in meiner Wohnung abgespielt hat. Ah, da fällt mir was ein. Aber das klingt jetzt halt auch so ein bisschen, als wären wir total die unsozialen Arschlöcher, ne? Aber wir wollen ja bei der Wahrheit bleiben. Ja, richtig. Das ist doch hier objektive Instanz und so. Ja, ja, ja. Ja, nee, ach, ich, keine Ahnung. Ich mag das nicht. Vor allen Dingen wohnt hier halt, na gut, also mindestens 2 Leute in meinem Alter wohnen hier, weil ich sie durch die Wand höre, wenn sie Staubsaugen. Staubsaugen, genau. aber sonst wohnen hier keine Leute, mit denen ich Kontakt haben möchte. Vor allen Dingen, also wenn hier, das ist so nah an der Rehwaler Straße dran. Ja, jetzt wisst ihr, wo ich gewohnt habe. Kommt und erschießt mich. Aber seid schnell. Ja, genau. Bevor es mir anders tut. Genau. Es ist so nah an der Rehwaler Straße dran, dass ich dann doch Angst habe, eventuell ein Messer in den Rücken zu bekommen. Jetzt, die Tage, bin ich hier wieder durch den Eingang in den Hof gelaufen, wo ich ja lang muss, um hier in meinen Seitenflügel zu kommen. Und da standen wieder viele Kinderbücher zum Mitnehmen, zum kostenlosen Mitnehmen rum. Und ich habe ja immer noch den Verdacht, dass das irgendwie eine Falle ist. Also, so eine Sprengfalle? Nee, ja. Vielleicht auch eine Sprengfalle mit ein paar Nägeln drin. Oder du greifst nach dem Buch und plötzlich fällt von irgendwoher ein riesiger Karton auf dich runter und dann bist du gefangen. Ach so, ich hätte es einfach eine reingepackt. Boah. Ja, du, ey, wenn ich, weißt du, wenn du sagst, es ist eine Falle, dann überlege ich mir natürlich, wie baue ich da eine Falle drauf? War einfach. Wie würde ich eine Falle bauen? Erster Gedanke. Ja, natürlich. Erstmal, naja, also, das ist ja erstmal mehr mit, also mit. Wir wollen ja hier bei den Tatsachen bleiben. Ich kenne mich auch. Scheiße. Ja, ich habe schon mal so eine Falle gebaut. Wo? Ach, da gab es so einen Film im Kino. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Warte. Es können eigentlich nur 2 sein. Ja, dann mach mal. Oder. Das schneide ich alles raus. Nee, es war Saw. Ach so, ja, die Szene kenne ich aber nur aus Erzählung. Ja, ich habe den nur so geguckt, weil ich war auf einer Party und dann hat aber mal jemand Zorn gemacht und dann haben wir den geguckt und dann bin ich mittendrin weggedämmert und dann bin ich aber wieder aufgewacht, als es mit den Spritzen kam. Das war ungeil. Nee, ich entspreche jetzt nicht unbedingt dem klassisch klischeehaften Helden-Ebenbild eines Mannes. Ich kann mir sowas nicht angucken. Das ist okay. Keine Chance. Das ist okay. Aber hier, das Spritzen-Kinderbuch-Paket, das willst du jetzt ausschneiden? Vielleicht piep ich es auch einfach nur. Ja, genau. Einfach so 10 Minuten lange Strecke. Piep. Und am Ende, das schneide ich jetzt aber raus. Ja, ich meine, aber guck mal jetzt mal rein, theoretisch, wenn du so einen Karton nimmst, dann packst du Kinderbücher rein, das soll eine Falle sein. Es ist halt krass viel Aufwand, wenn dann von oben ein Karton auf dich rauffällt, weil das siehst du und der hält dich auch nicht auf. Also du willst ja eine effektive Falle haben. Ja, da hast du schon recht. Obwohl natürlich, das Ding ist natürlich, wenn du Kinderbücher reinpackst, dann ist deine Zielgruppe ja auch. Da musst du vorher schon Marktforschung betreiben. um die effektivste Zielgruppe für deine Falle erreichen. Wir sollten unsere Falle erstmal swatten. Ja, genau, ganz wichtig, SWOT-Analyse. Und dann, ne? Ich könnte natürlich auch selber was bauen mit dem Pfand, den ich hier noch rumstehen habe. Oh, kann das sein. Also wenn sowas auf dich drauf fällt, dann brichst du dir mindestens das Genick. Sind das Glasflaschen oder PET-Flaschen? Ich würde mal sagen, so 90% PET und 10% Glas. Gut, dann habe ich jetzt einen Tipp für dich. Oh nee, das ist schon wieder so brutal. Pass auf, ich sage es trotzdem. Kannst du es ja rausschneiden, wenn du willst. Du musst, wenn du die PET-Flaschen nimmst, zerschlag die Glasflaschen von vorne rein und pack sie in die Mischung mit rein. Lass sie nicht irgendwie, weil das Ding ist, wenn du dann die PET-Flaschen runterfallen lässt, dann dämpfen die ja die Glasflaschen und die zerbrechen gar nicht im Fall. Aber das willst du ja. Du willst ja, dass sie zerbrechen. Und ich muss ja jetzt nicht noch das beschreiben. Ja, das muss in die Risikospalte. Und was du halt auch super machen kannst, weil du kannst ja PET durchstechen, ne? Klar. Und das heißt, du kannst zum Beispiel Spritzen drin versenken und so. Kleine Messer, kleine Klingen, Rasierklingen mit ein bisschen Tesafilm dran befestigen. Boah, Alter, hast du das gelesen? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich bin mir nicht sicher, wo ich es gelesen habe. Entweder war es im Tagesspiegel. Du suchst einen Themenwechsel, ne? Ich merke das schon. Ja, ich weiß. Nee, aber das beim Thema Rasierklingen. Entweder habe ich es im Tagesspiegel gelesen, weil es in Berlin passiert ist, oder Leipziger Volkszeitung Online. Ich glaube, letzteres. Und zwar war die Meldung, dass sich jemand schwer verletzt hat bei dem Versuch, Aufkleber aus der Ecke der braunen Freunde, also aus der Nazi-Ecke von Straßenlaternen zu entfernen, weil jemand darunter eine Rasierklinge gepackt hat. Und das anscheinend einige Male im gleichen Raum. Zum Glück ist nicht mehr passiert. Moment, also da hingen Nazi-Plakate und jemand. Aufkleber. Nazi-Aufkleber und jemand hat da drunter eine Rasierklinge gepackt. Genau. Also Rasierklinge, Aufkleber drüber. Und jemand hat versucht, den Aufkleber abzukratzen und hat sich dabei an der Rasierklinge verletzt. Boah, wie asozial ist das denn? Das ist richtig mies, ne? Boah. Vor allem, das löst so Horrorvorstellungen aus, wie diese Stories, dass zu Halloween irgendwie jemand Rasierklingen in Äpfel packt und an kleine Kinder verschenkt, ja. Da rollen sich mir alle Fußnägel hoch, wieder runter und dann wieder hoch. Also mir kann das nicht passieren, ich bin allergisch gegen Äpfel. Aber Schweingarn. Wenn mir jemand eine Karotte gibt mit Rasierklingen drin, habe ich auch ein Problem. Boah, aber wie, das ist ja richtig, boah, wie muss man drauf sein? Das ist richtig asozial. Also sowas zu machen, das ist ja eine meine Fresse. Und dann hörst du irgendwie aus dem gleichen Lager, dass angeblich die Linksfaschisten jedes Mal wieder Dinge eskalieren lassen, ja? Also es ist unglaublich. Gut, aber lass es hier nicht so politisch werden, davor habe ich immer Angst. Also, dass Nazis scheiße sind, das kann man ja wohl sagen, das ist ja auch objektiv, aber weil Objektivität gepachtet, ne? Ja, selbstverständlich. Klar. Also vielleicht sollten wir ja diesen Podcast auch umbenennen. Habe ich mir jetzt überlegt, so mittendrin. Oder was schwebt dir denn so vor? Naja, irgendwas mit Objektivität, ne? Wir haben ja diesen Anspruch, das muss ja auch wirklich, ja. Also Objektivitätsanspruch können wir ihn einfach nicht. Nee, das ist ja zu sperrig. Ach so. Das ist ja, also. Das ist nicht snackable, shareable genug. Genau. Das geht nicht viral. Du willst ja einen Hashtag draus machen können. Na, stimmt. Das muss ja alles, das muss ja hier. Stimmt. Hier, apropos, ne, was hältst du von Bento? Was hier jetzt im Moment, also ich meine, sie haben ja noch nicht richtig gestartet. Wann soll es losgehen? Erst Ende dieses Monats oder so? Also dieses neue Jugendportal von Spiegel Online? Ja, also die starten jetzt Social Only erstmal und im Oktober geht dann die Seite online. Ja, ich hatte jetzt auch schon in meinem Stream tanzende Pizza und Menschen mit Displays anstatt Augen und Mund, die mir zugesprochen haben. Ich weiß nicht, ob mir Bento zuspricht, aber ja, im Moment lässt sich da ja noch nicht so viel rauslesen, ne? Also ich die Leute, die dahinter stehen, halte ich für super fähig. Also gerade Ole Reismann als Redaktionsleiter und Martin Giesler als Social Nerd. Ich kann mir ja nicht. Aber ich kann mir nicht helfen. Es wirkt auf mich. Also ich weiß, es ist natürlich. Die sind jetzt irgendwie. Wann sind sie gelauncht? Vor 2 Tagen oder so und haben jetzt erstmal nur so ein bisschen was rausgeballert. Und da ist es eigentlich auch total unfair, jetzt schon irgendwie eine Meinung dazu zu bilden. Aber ich kann mir nicht helfen. Irgendwie wirkt sowas immer so gezwungen, jugendlich. Das ist spannend, weil den Eindruck habe ich gar nicht. Aber was heißt gar nicht? Ja, doch, gar nicht. Also ich finde so die Optik, das wirkt alles sehr locker modern in dem Stil, wie eben heute Social Web funktioniert. Ja, aber auch diese bunt zusammengeschnittenen Collagen, da haben sie sich ja auch so Memes und so rausgenommen, die schon auch auf dem Meme-Spektrum eher ins sehr bunte und sehr verrückte gehen. Und das dann so, also ja, ich weiß nicht, also das ist irgendwie, das bin natürlich dann hat ja irgendwie auch den Anspruch für sich, dann auch so die Realität der Leser mit abzubilden und dafür ist es mir schon fast zu in your face und krass Internet und zigtausend Hashtags und so weiter und so fort, aber es ist, wie schon eingangs gesagt, es ist immer super unfair, weil die erst seit 2 Tagen da sind und ich kann mich nur einfach diesem Eindruck im Moment nicht erwehren. Das wird sich natürlich, ich werde es auf jeden Fall mal eine Chance geben. Das ist klar. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch. Und wie du schon sagst, da sind total fähige Leute hinter. Also wenn die es nicht packen, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber ich weiß nicht, ob sie nicht zu knallig an die Sache rangehen. Also, weil das ist ja wie ein bisschen so, dass ja auch die. Also wenn ich auf Facebook gucke, dann mein Facebook ist nicht so knallig und super bunt mit Memes voll gefeuert. Das ist selbst auf Reddit oder so habe ich das nicht so krass. Und deshalb, ja. Ja, also es wird sich natürlich zeigen, wenn dann der Launch erstmal da ist, weil es ist natürlich schwierig, wenn man jetzt Wochen und Monate sozusagen verdeckt operiert und dieses Projekt plant und mit Sicherheit auch irgendwie einen Beta-Tester-Kreis haben wird, sozusagen. Aber so richtig den Realitätsabgleich gibt es halt erst mit dem Launch. Und da denke ich schon, dass die auch, also es wäre dumm, wenn nicht, aber ich glaube, dass die da sehr experimentierfreudig sind und auch gerne Konzepte, an denen sie vorher lange gearbeitet haben, über den Haufen werfen, weil es nicht klappt oder sowas. Kann ich mir gut vorstellen. Aber an sich auch, du sagst mit diesen ganzen Hashtags und so, das hat man jetzt schon so ein bisschen gelesen oder gesehen, dass danach auch die Seite am Ende geordnet sein wird. Also man geht von diesem klassischen Rubrikdenken weg, was ich grundsätzlich echt begrüßen kann. Also weiß ich nicht, das folgt halt diesem Credo, die Homepage ist tot. Das sieht man auf anderen Portalen wie Quartz oder jetzt auch 9to5Mac habe ich gesehen, dass also so eine richtige Homepage gibt es gar nicht mehr. Das ist einfach nur noch ein Stream von Content und wenn dich ein Thema interessiert, besteht die Möglichkeit, über Tags in die Tiefe zu kommen. Aber man ist nicht mehr in diesen an diese Ressource gebunden. Ja, das finde ich auch gerade den guten Ansatz, den die BuzzFeed News App fährt. Ne? Also dass so die auch gerade so Push-Notifications speziell auf bestimmte Events oder so zuschicken lassen kann. Das, was Circa ja auch wollte. Ich weiß gar nicht, ist Circa überhaupt ist noch online? Ist damit noch irgendwas passiert? Na. Die sind dicht. Ja. Was sehr schade ist. Also, ich weiß nicht. Gut, ich meine, ich persönlich habe die App auch nicht wirklich aktiv benutzt. Ich fand, das ist irgendwie so ein typischer Fall von App, wo man denkt, irgendwie das Konzept ist cool, aber ich krieg's irgendwie nicht in meinen Alltag integriert. Also, was natürlich auch ein riesen Gewohnheitsding ist. Aber für mich hat es in meinem Alltag irgendwie nie so richtig Sinn gemacht. Allerdings liegt das bei diesen US-News-Apps auch einfach immer daran, dass sie eben US-News-Apps sind und dadurch einen sehr starken US-Fokus haben, der mir nicht immer so zusagt. Ja, genau daran ist es nämlich bei mir gescheitert, das Ding wirklich regelmäßig zu benutzen. Weil, also ich mag Push-Notifications, wenn was passiert. Allerdings hat Circa kaum Push-Mitteilungen zu global interessanten Themen geschickt, sondern wenn, dann waren die oft nur US-zentrisch. Mhm. Und auch der Großteil der Berichterstattung, wo bei denen die meiste Energie reingeflossen ist, war gefühlt bei US-Themen. Und ja, da haben sie leider bei mir nicht ins Schwarze getroffen, weil ja, es gibt Dinge, die natürlich für uns nicht relevant sind, also irgendwelche Healthcare-Bills und so weiter. Das mag wichtig sein, aber für ein globales Publikum nicht. Ich überlege gerade, gibt es irgendwie ein deutsches Äquivalent in die Richtung? Ja, Springer hat doch dieses Experiment gestartet. Wie heißt das denn? Kompakt. Stimmt. Ja. Das ging in die Richtung. Ich habe das schon lange nicht mehr angeguckt. Sollte ich vielleicht mal machen. Mein Ersteindruck war damals, ihr macht es falsch. Weil, ich habe sie gerade gegoogelt, jetzt sehe ich es auch. Ja, jetzt habe ich es wieder vor Augen. Ja. Weil also Circa hat es genau richtig gemacht. Und zwar hast du quasi den wichtigsten Nachrichtenblock in der ersten Karte gehabt. Und je tiefer du in das Thema reingeswiped bist, desto mehr Infos in der richtigen Reihenfolge hast du für dich bekommen. Was Springer auf Kompakt gemacht hat, war jedenfalls in der Anfangsphase, in der ich mir die angeschaut habe, ich schreibe einen ganz normalen Artikel, der in Artikelform mit seiner Dramaturgie funktioniert und schmeiße ihn dann einfach auf diese Karten drauf, was den Artikel aufbricht. Und so hast du vielleicht die wichtigste Meldung immer noch auf der ersten Karte, swipes dann aber rein und hast eine Karte, die nicht funktioniert, weil sie aus dem dramaturgischen Kontext rausgehoben wird. Mhm. Und du hast diesen Effekt, tiefer ins Thema reinzurutschen, nicht mehr. Aber ja, wie gesagt, ich sollte es mir vielleicht nochmal anschauen, weil sich da auch viel geändert haben kann. Aber das ist, was Deutschland angeht, das Einzige, was mir da einfällt. Ja, ich meine mich auch zu erinnern, dass ich die Themensetzung nicht sonderlich gut fand bei Kompakt. Da hatte man auch ja keinen Einfluss drauf und dann waren da irgendwie auch sehr so ein paar boulevardeske Themen mit dabei und so weiter und so fort. Also das war mir nicht genug personalisierbar auf Themen, die mich wirklich interessieren. Allerdings, es ist doch schon wieder so lange her, dass ich diese App überhaupt benutzt habe. Von daher will ich mir eigentlich gerade gar kein Urteil dazu erlauben, weil es einfach so lange her ist. Ja, nee, keine Frage. Wer weiß, was da passiert ist. Vielleicht ist sie schon eingestampft und wir haben es nicht mehr mitgekriegt. Ja. Ich bin gerade im iTunes Store. Die hat gute Bewertung bekommen. Oder Moment, ist das überhaupt dieselbe? Ja, das ist die. Die hat einen neuen Look. Die hat ein neues Icon. Und die hat 4,5 Sterne. Ja. Hm. Die werde ich mir mal runterladen. Und ja, dann mache ich das auch mal. Und Apple Watch kompatibel ist sie natürlich auch. Ja, das muss, ne? Wenn dein Journalism nicht Watch First ist, hast du sowieso gefailt. Ja, wenn du deine Story nicht in einem Satz erzählen kannst, dann ist vorbei. Ja, dann bist du einfach kein guter Storyteller. Ja, Nachrichten auf der Uhr. Nee. Nee, lass es bitte. Möchtest du jetzt nicht, darüber reden? Nee. Möchtest du lieber über die Keynote reden von vor 2 Tagen? Ja. Haben wir doch auch schon alles gesagt, oder? Das für das Gespräch nochmal aufzuwärmen. Ja, haben wir schon alles gesagt. Ich würde gern, was heißt ich würde gern, vielleicht bringt es auch gar nichts. Schauen wir mal. Rocket Beans. Ja. Ich habe nämlich heute seit längerem mal wieder eine Folge Bonjour geschaut, also die von diesem Mittwoch. Ich glaube, ich habe noch nie eine komplette Folge Bonjour geschaut. Aber red weiter. Und das ist ein ganz schöner Unterschied zu dem, was wir da am, wann war es, 15. Januar oder wann diese erste Preview-Sendung kam. Ja. Da hat sich ganz schön viel getan. Also ich finde, sehr schön durchstrukturiert. Haben Sie trotzdem richtig noch Themenrubriken jetzt eingeführt? Ja, Rubriken möchte ich es jetzt nicht nennen, aber es ist schon erkennbar, dass man sich vorher Gedanken darüber macht, über was wollen wir wann reden. Und trotzdem vermisst man halt nicht das typisch anarchistische Bonige. Abschweifen. Bonige, genau. Und man scheint jetzt auch Musikgäste zu haben. Also gestern war Das Pack da. Ich, keine Ahnung, scheint eine Hamburger Band zu sein oder zumindest aus dem Norden. Ich kenne die sogar, ja. Ja, siehste, die wurden da auch vom Chat gefeiert wie sonst was, haben die in der Sendung gesagt und auf Twitter und so. Und die haben gut Stimmung gemacht und haben einen sehr schönen Gast da gehabt. Das war ein Zauberer. Und zwar ein Weltmeister in Kartentricks. Ich glaube, mittlerweile nicht mehr amtierender, weil er ein Jahr ausgesetzt hat oder sowas. Ja gut, dann kannst du ja vergessen, ne? Also. Ja, seitdem ist alles in Bach untergegangen. Nee, und den hatten sie da und zwar nicht nur halt irgendwie so 10 Minuten oder sowas, sondern ich glaube fast eine Stunde oder sowas. Und dann haben sie mit dem über seine Profession irgendwie gequatscht, alles ganz locker, haben ihn ein paar coole Tricks zeigen lassen und haben am Ende ihn gegen Andy Bardet Kartentricks im Wettbewerb spielen lassen. Ach, kann Andy Bardet auch Kartentricksen? Ja, anscheinend, also wusste ich auch nicht, aber... Eine Stunde vor der Sendung eingeübt? Ja, nee, er meinte, er hat da irgendwie echt Energie nochmal reingesteckt, das zu üben und das wäre jetzt schlimmer als Abiturprüfung, die Situation. Dieser Druck und er würde zittern wie blöde. Und war aber auch echt interessiert an dem Zauberer. Also hat man gemerkt, dass er da auch schon Bock aufs Thema hatte. Ja, also insgesamt wirklich schöne Sendung, kann man sich angucken, finde ich. Mal wieder. Ja, bei mir ist es ja so, dass ich eigentlich nur noch Kino Plus gucke und Pen and Paper. Ja. Also gut, aber es liegt auch einfach daran, weil es so viele andere Sachen zu konsumieren gibt und die Bohnen haben so einen krassen Output. Mein YouTube-Feed ist da immer so voll von, das wird irgendwann auch manchmal ein bisschen überwältigend, muss man sagen. Ja, man kann bei weitem nicht mehr alles schauen. Also ich weiß nur, als sie gestartet haben, habe ich echt viel geguckt. Mittlerweile hat sich davon natürlich auch viel abgenutzt und man kommt auch nicht mehr hinterher, wie du schon sagst. Ja. Also was schaue ich denn noch? Ja, auch Kino Plus natürlich. Das ist eigentlich, gilt als gesetzt. Da mache ich dann auch nicht aus, wenn mich irgendwie das Thema nervt oder sowas, sondern irgendwas nehme ich daraus immer mit. Almost Daily... Boah, das ist echt schwierig geworden. Das ist so zur Nebenbei-Berieselung bei mir geworden. Eine Zeit lang habe ich wirklich jedes Almost Daily geguckt. Jetzt gucke ich gar keine mehr. Ich weiß, also, es liegt aber auch daran, weil ich in den letzten Monaten mir immer mehr Podcasts in meine Abos aufgenommen habe und dadurch irgendwie immer stetig Material da ist. Ja, mein Eindruck war halt oft, dass sie sich hingesetzt haben und was produziert haben, und nicht richtig Lust hatten, überhaupt über das Thema zu reden. Ich glaube, das Thema war oft ein Problem auch für die Sendung. Und jetzt habe ich letztens eins gesehen zum Thema Arschtritte. Was völlig wegklickmäßig klingt. Aber ein doch sehr motiviertes Gespräch war. Also plötzlich hatten alle wieder Bock. Und irgendwie Simon hat wieder Geschichten aus seinem Leben erzählt, wie er 50 Mal halb gestorben wäre und so. Und es ist plötzlich war da wieder, der Funke war wieder da sozusagen. Und jetzt haben sie auch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, gleich so ein 2-Stunden-Ding irgendwie rausgehauen zum Thema Ängste und Depressionen mit irgendwie einem echten Psychologen zu Gast, wo sie auch irgendwie klasse Community-Einbindung. Ja, hier, so. Der Thiel, ja? Der Thiel ist das. Habe ich natürlich sofort erkannt. Denn der Thiel wird auch regelmäßig beim NDR durch die Nachmittagssendung durchgeschleift. Ach ja. Und da habe ich ja. Das ist dein Homie quasi. Und da habe ich ja ein Praktikum gemacht. Von daher kann ich die natürlich, selbstverständlich. Und das macht ja auch Sinn, weil die Bohnen hocken in Hamburg und NDR und so weiter und so fort. Ich hab's noch nicht gesehen. Taugt der denn was? Ja, der hat bei meinem Nachmittag hat er so Alterpsychologie-Kram gemacht, aber der taugt schon, ja. Ich hab den Eindruck, der hat schon einigermaßen verstanden, was er da Ich glaube, der ist wirklich Psychologe. Nein. Ja. Aber also ich bin nicht einfach nur auf Twitter so eingetragen. Ich finde es ja prinzipiell immer spannend, irgendwie zu sehen, wie dann mit ernsteren Themen auch mal umgegangen wird. Weil, also ich kann mich noch an eine Phase erinnern, wo jedes Almost Daily irgendwie in einem Schreiduell geendet ist. Ja, es ist irgendwie auch, ja, und vor allem sind sie oft vom Thema abgewichen und irgendwie war es dann, ja, irgendwie so ein Mischmasch einfach nur noch. Ja. Ja, und jetzt das finde ich schon. Also es ist natürlich auch mutig irgendwie bei so einer auf Unterhaltung, Popkultur, Nerdkosmos getrimmten Community plötzlich mit sowas rauszukommen. Also klar, die Themen sind dem Nerdkosmos nicht fremd, ja. Aber gerade die Rocket Beans haben halt bis jetzt wenig in der Richtung gemacht. Da fand ich das schon ziemlich überraschend. Man hat auch immer im Subreddit von den Rocket Beans Threads gesehen von Leuten, die meinten, also jetzt nicht zu dem Depressionsthema, sondern ja, wie wäre es denn, wenn ihr mal hart Stellung bezieht gegen die ganze Pegida-Sache oder sowas. Und ja. Die wurden dann immer hart downgevotet ohne Ende und die Kommentare darunter waren eigentlich zu großen Teilen ja, die Bohnen sind nicht politisch und das hat hier nichts zu suchen und sowas. Wobei ich das eigentlich gar nicht so sehe. Also klar, man muss sich nicht zu jedem Kram äußern. Gerade irgendwie, was die Rocket Beans jetzt über die Herdprämie halten, von der Herdprämie halten, das interessiert mich natürlich nicht. Ja, aber das ist so ein schwerwiegendes gesellschaftliches Problem oder Thema, dass da auch gerade, wenn man so eine junge, große Reichweite hat, man sich schon, ich das nicht abwegig finde, da klar zu positionieren. Ja, man muss da jetzt kein Politikformat draus machen. Aber, ne? Ja, es ist halt auch die Frage, mit welchem journalistischen Anspruch sie an ihre Sachen auch rangehen. Ne? Ich weiß ja. Man muss da nicht mal irgendwie journalistisch irgendwas aufbereiten. Ich meinte halt einfach nur sozusagen, die haben ja auch solche Q&A-Formate und so. Und was weiß ich, wenn dann jemand eine Frage zu dem Thema stellt, das ist auch schon ein paar Mal vereinzelt passiert, glaube ich, dass dann sagt, ja, nee, das ganze braune rechte Pack, das finde ich scheiße und so weiter. So nach dem Motto, nicht irgendwie jetzt eine Pressemitteilung rausgeben oder sowas. Ja, es ist natürlich aber auch so, ich meine, klar, also dass man diese ganzen besorgten Bürger scheiße findet, da muss man, ich meine, das würde ich jetzt aber behaupten, bei allen mit gesundem Menschenverstand ist das gesetzt. Aber gerade wenn es zu irgendwelchen Fragen und politischen Sachen geht, zu denen, wenn du gerade sagst, so mal so spontan auf den Comment auch mal eher so ein bisschen stärker positionierend antworten, ist auch die Frage, wer spricht dann in dem Moment? Also kann sich dann einer rausnehmen, für die gesamt Rocket Beans sich zu positionieren? Oder müssen das dann hier die vier machen und sich vorher irgendwie absprechen und überlegen, wie wollen wir uns zu welchem Thema positionieren? Und schafft das die Community, das dann auch aufzuteilen und auf die einzelnen Ja, klar, das stimmt. Das kommt dann nochmal dazu, dass das ja nicht einfach. Also ich finde es einfacher, wenn du irgendwie einen YouTuber hast, also einen einzelnen YouTuber. Ja. Nehmen wir ja mal meinen Lieblings-YouTuber, Sammy Slimani. Das ist ja die absolute One-Man-Show, das wissen wir ja. Klar. Macht alles alleine. So. Und der könnte dann für sich natürlich um einiges leichter Stellung beziehen, als so eine große Fernsehproduktionsfirma, die Rocket Beans inzwischen natürlich sind und geworden sind, die sind ja auch krass gewachsen jetzt in den letzten Monaten, wenn man von denen ein politisches Statement haben will. Also, und das dann so auf einen kurzen Weg mal so einzuschieben, halte ich dann doch für relativ gefährlich, auch für die ganze Unternehmung. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, warum sie sagen, nee, wir machen es lieber nicht und halten uns zu so einem politischen Thema raus. Ja, das ist ein guter Punkt. So habe ich das tatsächlich auch noch gar nicht Und ich betrachtet. Ich muss einfach auch sagen, ich, also wenn ich mir irgendwie angucke, es gibt Almost Dailies, in denen Ede sowas von Scheiß von sich gegeben hat. Don't get me started, man. Und stell dir vor, auf einmal sitzt Ede in einem Moin Moin oder so und dann kommt irgendwie so eine politische Frage und er meint dann, er müsste mal 5 Minuten seine Meinung dazu erstellen und damit quasi seine Meinung und die vom Rocket Beans. Dann wird es ja fast als eine Meinung dargestellt, ne? Ja, nee, da hast du recht. Ja, vor allen Dingen, weil er Gesellschafter ist. Ja. Ja, weiß ich, vielleicht störe ich mich auch einfach nur daran. Vielleicht ist ja keine Wut, aber es ist so meine Kritik sozusagen auf die Rocket Beans falsch gerichtet, sondern mehr so ein generelles Ding. Weil es mir darum geht, dass man eben mit Reichweite auch Verantwortung bekommt. Das finde ich. Oder was meinst du? Natürlich. Also, ja. Aber gerade deswegen, weil man Verantwortung bekommt, würde ich nicht einfach so dann irgendwelche Schnellschüsse. Nee, natürlich. Also das geht natürlich in beide Richtungen, ja. Ich meinte nur, also mir ist zum Beispiel letztes eingefallen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, beim Sigismund auf dem Channel. Mhm. Fabian Sigismund, Battle Bros. Der mit dem David Hein jetzt anscheinend irgendein Format hat und sich vor der Kamera betrinkt und über Dinge redet. Mhm. Ich glaube, das ist das Konzept. Und, also Moment, klingt das eigentlich schon mal ganz solide? Ja, und da sagt David Hein zum Beispiel, als es auch darum geht, irgendwie vor der Kamera zu rauchen und zu trinken, sagt David Hein, das ist ihm egal. Was heißt, nee, nicht, das ist ihm egal. Oh, ich will ihm jetzt keine falschen Worte irgendwie in den Mund legen. Aber so, die Grundaussage war, wenn ich das auf meinem Channel mache, dann stehe ich dazu. Und nur weil ich auf meinem Channel trinke, heißt es ja nicht, dass meine Zuschauer das auch machen. Und ich fordere ja auch niemanden dazu auf. Was allerdings viel zu kurz gedacht ist. Also selbst wenn deine Zielgruppe älter ist, wie das beim Hein zu sein scheint, also wie er immer sagt, hast du trotzdem, also gerade auf YouTube würde ich behaupten und gerade in dieser Dunstsphäre, in der die sich bewegen, genug Hardcore-Pubertierende, die dann trotzdem auf dich schauen. Ja. Und natürlich trägst du dafür eine Verantwortung, auch wenn du das nicht möchtest, aber die Reichweite legt sie dir in die Hand. Ja. Da kannst du gar nichts gegen machen. Und ich finde auch einfach generell bei diesem Thema, du hast bei den Bohnen vor allem auch noch diesen Aspekt, dass sie eine extreme Community-Nähe haben. Also noch viel mehr als andere YouTuber, weil sie eben in diesem Subreddit, in dem sie auch sehr aktiv sind, auch sehr viel Diskussion und sehr viel Meinung zulassen von Seiten der Zuschauer und selber auch aktiv mitdiskutieren. Und wenn du dann zu einem politischen Thema, das eventuell auch so ein bisschen die Geister scheidet, zu stark Stellung beziehst, läufst du natürlich auch Gefahr, dann innerhalb deiner Community, ich sag mal nicht, ich würde jetzt nicht sagen, Zuschauer zu verlieren, aber einfach erstmal Unruhe in diesen Subreddits auch zu stiften, weil eben diese Nähe so krass, also es kann einfach sein, dass man sich dann ziemlich einen Longtail schafft, weil du dann ewig gegen irgendwelche Sachen anargumentieren musst oder dich mit irgendwelchen Diskussionen auseinandersetzen musst. Und wenn du dich von vornherein aus zu krass politischen Themen raushältst, dann vermeidest du das eben auch ein Stück weit. Das stimmt. Und es ist ja eben auch die Frage, wie viel Energie kann man in die Community-Pflege stecken? Und, Ja, dafür braucht es natürlich Personal, ne? Genau. Das scheinen sie jetzt zu machen mit ihrem Community-Manager, wer es auch immer dann sein wird. Aber klar, das ist halt auch immer noch eine Person. Also ich stell mir das einfach nur so vor, wenn irgendjemand ein brisantes Kommentar ablässt, dann hast du ja sofort die Redaktion im Subreddit. Und wenn du das so oft machst, dann ist es irgendwie so, wenn du dir vorstellst, das Subreddit ist ein Raum und dann machst du die Tür auf, wirfst eine Granate rein, machst die Tür wieder zu und hältst dir die Ohren zu und dann eskaliert es da drin mal so richtig. Ja, das stimmt, das stimmt. Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber mir fehlt da keine Ahnung, ich wünsche mir oft einfach mehr Haltung, jetzt nicht nur exklusiv von den Rocket Beans, sondern wahrscheinlich so generell. Und was dann so schnell mit rüberschwingt, ist auch so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, dieses wahrscheinlich die Angst davor, große Gruppen zu verprellen, sich mehr Aufwand zu schaffen oder, was heißt Aufwand, vielleicht sogar 3 Fans weniger, die nie wieder einschalten werden. Ja. Und die Frage ist halt immer, zu welchem Preis nimmt man eine Haltung an in der Öffentlichkeit oder nicht? Ne? Das ist ja die spannende Frage dann. Genau. Ja. Ja. Sind wir mit dem Thema durch. Ja, würde ich sagen. Ne? Wir haben jetzt auch schon 1:10 aufgenommen. Crazy. Wollen wir noch eine Begrüßung und Rausschmeißer aufnehmen? Keine Ahnung, ich höre auch einen Podcast, der hat es halt so, dass da wirklich die labern und auf einmal ist Stille.